Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. An meiner Seite ist auch wieder Timo. Moin Timo, alles gut? Moin Moin, ja sicher. Freut mich. 30 Grad draußen. Ich bin gerade noch irgendwie so am Kochen. Im Fernsehen läuft coole Sachen. Aber wir machen trotzdem Podcast so. Weil einige Sachen haben sich bei uns angesammelt an Gesprächsbedarf und deswegen wollten wir jetzt nicht bis nächsten Donnerstag damit warten, weil dann sind die ganzen schönen Sachen ja wieder Schnee von gestern. Deswegen top aktuell widmen wir uns natürlich den Finals. Da gab es ja die ein oder andere Kontroverse. Aber bevor wir auf die ganzen Sachen zu sprechen kommen, einfach mal so dein Resümee, weil du ja auch das Spiel live gesehen hast, als Heat-Fan wahrscheinlich auch mit dem Herzen voll dabei warst. Wie war so dein Resümee des Spiels? Ja, also ich muss sagen, die erste Hälfte, die war komplett ausgeglichen. Man hatte mal Vorteile für die Heat, dann waren die Spurs wieder in Front, also es war schon schön anzusehen. Dann das dritte Viertel, da sehe ich mehr den Vorteil für die Heat. Sind ja auch mit einer 4-Punkte-Führung ins letzte Viertel gegangen. So, und dann kurz nachdem LeBron das erste Mal auf die Bank musste, ist das Spiel der Heat dann komplett eingebrochen. Also Spurs Basketball par excellence und die Heat waren damit völlig überfordert. Also am Ende vielleicht zu deutlicher Sieg, aber auf jeden Fall ein verdienter Sieg für die Spurs. Also ich war ganz verwundert. Ich meine, ich bin eingeschlafen vorher. Also ich habe mir so ein bisschen dieses ganze Finals Vorgeplänkel angeguckt, ein bisschen NBA Countdown noch mit Bill Simmons und Jalen Rose, aber hat dann halt irgendwie meine Red Bull Dröhnung im Körper hat dann irgendwie nicht gereicht für mehr. Und dann habe ich halt morgens das Erste, was ich gemacht habe, Handy, Game-Time-App und wow, habe ich gedacht, nicht schlecht. Dann schmeiß ich den League Pass an und wie du eben sagtest, im vierten Viertel gehen die Heat eigentlich mit einer Führung rein und dann war ich natürlich schon relativ schockiert, wie es dann nachher noch zu einem so deutlichen Ergebnis gekommen ist. Aber du hast es ja gesagt, ich meine, die Spurs haben ihr Ding gemacht und haben ja auch, also bei denen lief ja auch vieles richtig. Ich meine, klar haben sie den einen oder anderen Turnover natürlich produziert oder beziehungsweise Miami hat dafür gesorgt, dass sie den Ball abgeben mit teilweise guter Defensive, würde ich jetzt mal behaupten. Hauen 52% von der Dreierlinie rein, spielen ihre 30 Assists da, das ist natürlich eine absolute Hausnummer und dann ist das, denke ich mal, geht der Sieg dann, wenn so viel richtig läuft, irgendwie auch in Ordnung, oder was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, man muss auch bedenken, ich glaube, die Spurs haben im letzten Viertel fast 80% aus dem Feld getroffen, also das war schon wirklich überragend und ich glaube, das war auch das beste Viertel, was sie in den Playoffs gespielt haben diese Saison. Ja. Wobei ich da auch so ein bisschen Kritik an die Heat haben muss, weil, na klar, wenn LeBron ausfällt, ist es schwer, vor allen Dingen gegen die Spurs und in den Finals, aber dann darf man nicht so auseinanderbrechen, also da ging ja vorne gar nichts mehr und hinten war man total überfordert. Ja. Also das darf nicht wieder passieren. Was mir aufgefallen ist, ich habe deine Tweets gelesen und den Boxscore natürlich dann auch studiert und dann habe ich gesehen, dass Mario Chalmers 17 Minuten Spielzeit nur bekommen hat, eine relativ schwache 17 Minuten dann auch gespielt hat mit 5 Turnover, nur 3 Punkte. Fouls nach 9 Minuten. Ja, es ist, saß dann auch, glaube ich, direkt mal auf dem Hosenboden, als Tony Parker ihn da attackiert hat. Mit dem Ball jetzt nicht, mit Fäusten oder sonstigem. Ja, was meinst du? Also, wir haben ja vor der Serie schon über Norris Cole ein Stück weit geredet. Ist es jetzt nur für dich ein weiteres Argument, um Cole weiterhin mehr Minuten oder gleich viel Minuten als Chalmers zu geben? Ja, auf jeden Fall, weil in meinen Augen ist Cole auf jeden Fall der aggressivere Verteidiger und der eher der Verteidigertyp, der Tony Parker gar nicht schmeckt. Chalmers hat natürlich mit dem Auftritt irgendwie viel Kredit bei mir jetzt verspielt, weil so kann man nicht in den Finals auftreten und auch nicht, wenn man vorher dann sagt, ja, ich will testen, wie gut der Knöchel von Tony Parker hält und dann nach einer halben Minute schon auf den Hosenboden setzt, weil Parker ihn ausgespielt hat, also da ist eine Menge schiefgelaufen bei Chalmers auf jeden Fall und ich weiß nicht, was Cole noch machen muss oder zeigen muss, dass Spoelstra ihn mal in die Starting Five bringt. Weil das Problem ist ja auch, sobald Parker und die Spurs ihr Spiel aufziehen können, ist es sehr, sehr schwer, das zu unterbinden. Und vielleicht ist Loris einer, der schon das unterbinden kann, dass sie erst gar nicht in ihren Rhythmus kommen. Das ist auf jeden Fall eine Idee wert. Wobei, klar, diese Plus-Minus-Geschichte, also die diese Statistik da im Boxscore, wie viel Punkte letztendlich mit und ohne den jeweiligen Spieler da auf dem Parkett gefallen sind, zeigt ja jetzt auch, dass Norris Cole zumindest auch einen negativen Wert vorzuweisen hat. Nur, ja, also glaubst du, dass er die Schwächen oder die Limitierungen, die er in der Offensive hatte, dennoch dann mit der guten Defensivarbeit zu kompensieren sind? Oder glaubst du, dass es auf Dauer vielleicht dann doch ein Stück weit zu wenig an beiden Enden des Feldes ist, um in den Finals wirklich dann bestehen zu können? Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das ist ja. Auf jeden Fall bin ich dafür, dass man die Minuten teilt. Weil in der Offensive sehe ich Chalmers stärker. Wenn sein Wurf fällt und er heiß läuft, dann kann er auch mal seine 15, 18 Punkte abliefern. Aber wenn man dann in der die auf der Norris Cole zurückgreifen kann, also zusammen die beiden, glaube ich, es ist immer noch ein gutes Duett. Einzeln könnte das bei Chalmers ab und an zu wenig in der Defense sein und bei Norris zu wenig in der Offense. Also das ist ganz, ganz schwer, wie man da auch die Minuten aufteilen kann. Wie gesagt, nur weil Cole mal anfangen soll, heißt das ja nicht gleich, dass er dann 35 Minuten spielt und Chalmers dann nur 15. Das kannst du ja trotzdem noch aufteilen, die 48 Minuten. So, also ich würde es vielleicht mal versuchen, auch wie ich schon im letzten Pod gesagt habe, eventuell Haslem statt Lewis. Und ja, dann mal sehen. Also ich denke auf jeden Fall, Spoelstra wird auf das Spiel reagieren, ob personell oder taktisch. Das muss man sehen. Ja, wobei, ich muss ja sagen, also die ersten drei Viertel, ich meine, man hatte irgendwann, habe ich ja gesagt, 20 Turnover erzwungen. Und letztendlich haben die Spurs ja auch in Anführungsstrichen nur 36% von der Dreierlinie getroffen, bis halt zum letzten Viertel. Also macht dir nicht eigentlich diese Tatsache, auch die, ich würde jetzt mal sagen, guten ersten drei Viertel, die machen doch dann eigentlich eher Mut, als dass sie dich jetzt abschrecken würden, oder? Ja, natürlich. Ich bleibe auch dabei, dass die Heat sich durchsetzen werden im 6. Ich habe ja gesagt, ein Auswärtsspiel muss gewonnen werden. Klar, die ersten drei Viertel, die waren in Ordnung. Die waren jetzt auch nicht unbedingt, dass man sagen kann, ja, war total dominant und man muss das eigentlich nach Hause bringen. Und das im letzten Viertel, das lag halt auch stark an LeBron. Aber ich habe dann trotzdem diese Sorge, weil wir hatten ja darüber geredet, dass mit dem Pick and Roll, wenn man das zu aggressiv verteidigt, stehen die Dreierschützen frei. Ja. Plötzlich trifft im letzten Viertel Danny Green zwei Dreier hintereinander, der vorher, glaube ich, 0 von 3 getroffen hat. Ja, und dann lief das natürlich. Manu hat abgeliefert, auch wenn er zum Ende etwas kalt wurde. Das ist halt ganz, ganz schwer. Das ist das, was wir gesagt haben. Verteidigst du das Pick and Roll gut, stehen sie an der Seite frei. Und wenn sie dann heiß laufen, dann kommen die Dreier halt. Ja. Jetzt hast du eben schon gesagt, im Grunde bleibst du auch dabei, weil wir haben auch eine Frage gestellt bekommen, wollt ihr euren Pick nochmal ändern und auf die Spurs tippen? Ja. Also ganz ehrlich, mich überrascht das auch überhaupt nicht, dass also die Heat das erste Spiel verloren haben, weil ich bin davon ausgegangen, dass wenn es gut läuft, gehen sie mit 1-1 zurück nach Miami. Weil ja. Für mich ist das gar keine große Überraschung eigentlich, weil da muss man auch mal realistisch bleiben und nicht immer direkt nach dem ersten Spiel alles überbewerten. Das ist, vor allen Dingen, das sind die San Antonio Spurs, die zu Hause gespielt haben. Eben. Das sind nicht die Bucks, die irgendwie meinetwegen schon 48 Spiele verloren haben und eigentlich sowieso keine Motivation mehr haben. Also. Ja. Ich hatte noch eine Statistik gesehen, von die in der Ära der Big Three waren, die Heat in den Playoffs, oder haben die Heat fünfmal in den Playoffs Spiel 1 verloren. Mhm. Und sind das nächste Mal dann mit einem Sieg zurückgekommen und das sogar mit deutlichem Vorsprung und einer sehr guten Trefferquote. Also ich bin guter Dinge für Spiel 2. Ja, die Sonntagnacht. Ja, die Statistik habe ich auf jeden Fall auch schon, glaube ich, beim Conference-Finale gegen die Pacers gesehen. Oder da wird ja dann immer auf ESPN oder von den Leuten, Insidern auf Twitter, sowas relativ schnell geteilt. Und da ist schon ein Trend erkennbar. So, ich verlasse mich jetzt nicht nur auf Statistiken, aber wie gesagt, wir können jetzt auch mal über die Umstände sprechen. Ich meine, da brauchen wir jetzt ja auch nicht großartig drum herum reden. Ich meine, klar, die Klimaanlage fällt aus. Das ist für alle, die schon mal bei einem Basketballspiel waren, also die Klimaanlage, die tut da wirklich ihr Bestes, um die Halle, ich sag mal, auf unter 20 Grad, glaube ich, sind es, runterzukühlen. Ich meine, nicht ohne Grund sitzen die Spieler ja immer, wenn sie ausgewechselt werden, mit mehreren Lagen Klamotten da. Also da ist es wirklich nicht warm. Also ja, klar, da ist es nicht wirklich warm in der Halle. Und gut, wenn da 31 Grad sind, dann ist es natürlich für beide Mannschaften irgendwie die gleiche Voraussetzung. Dann spielen da auch halt ein Team aus Florida gegen ein Team aus Texas und jetzt nicht unbedingt irgendwie, ich weiß es nicht, Toronto gegen Minnesota. So, also die dürften jetzt eigentlich auch nicht wirklich wärmeempfindlich sein, aber wir können ja schon auf jeden Fall davon ausgehen, dass einige Sachen in dem Spiel, auch vielleicht einige unnötige Turnover, einige Ungenauigkeiten, schon dann darauf zurückzuführen sind, dass die Klimaanlage da einfach versagt hat, oder was meinst du? Ja, auf jeden Fall, also das sind ja schon wirklich extremste Bedingungen, wenn man mal überlegt, was die Jungs auch für eine Leistung erbringen. Die sind nochmal extra motiviert, da gehen nochmal die extra Wege, und wenn du dann halt noch bei plus 30 Grad irgendwie in der Halle kaum Sauerstoff wirklich, also das ist schon hart, und da möchte ich auch die Spieler loben, dass man das wirklich bis zum Ende mit starkem Basketball durchgezogen hat. Ja. Aber natürlich kommt das auch vielleicht einer Miami Heat Truppe halt, wir haben es auch jetzt ein paar Mal angesprochen und jetzt unter anderem auch vor ein paar Minuten hier mit der Pick-and-Roll-Verteidigung, ist ja schon etwas, was die nötige Portion Fleiß und auch körperliche Anstrengung halt erfordert. Ich meine, das ist halt, da wird sich halt enorm viel bewegt. Und gerade gegen ein Team wie San Antonio, wo du den Ball eigentlich in der Defensive konsequent hinterherjagen musst, weil sie halt die Bedrohung von außen haben, weil sie den Ball halt so unfassbar gut bewegen. Ich meine, ich will da nicht zu viel interpretieren, weil im Grunde ist das für beide Teams die gleiche Voraussetzung gewesen. Aber ich bin schon der Meinung, dass gewisse Situationen unter normalen Bedingungen halt so nicht aufgetreten werden. Und ich finde es eigentlich auch ein bisschen skandalös, dass sowas wirklich während eines NBA-Finale da irgendwie Finals da passieren kann. Ist keine gute Werbung für das AT&T Center, für die Stadt San Antonio oder für sonst was. Also das ist nicht cool, meiner Meinung nach. Also eine Klimaanlage bei so einem großen Ereignis, wenn die dann ausfällt, also das ist schon schwer zu erklären für die Spurs und die Betreiber der Arena. Aber man hat sich ja teilweise lustig gemacht, als dieser Generator in Mexico City, ich glaube, da haben ja auch die Spurs gegen die Timberwolves, glaube ich, sollten sie spielen, oder die Rockets gegen Timberwolves, ich weiß es nicht mehr, halt bei diesem NBA Global Game, das ja dann auch verschoben worden ist, wo Rauch in der Halle stand, Generator ausgefallen oder kaputt oder was auch immer. Da hat man sich ja wirklich drüber lustig gemacht. Und ich finde, dann ist immer so eine Sache, wer im Glashaus sitzt, ne? Aber gut, ich meine, ich halte es letztendlich für richtig, dass das Spiel stattgefunden hat. Ich meine, einige Leute haben ja dann auch darüber diskutiert, ob es hätte verschoben werden sollen. Weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt hätte machen müssen, vor allen Dingen, weil er ja auch halt durch die ganze, ja, ich sag mal, durch diese ganze wirtschaftliche Komponente mit Fernsehen und allem da enorme Verluste dann letztendlich für die Liga dann auch aufgekommen werden. Ja, also ich glaube auch, also das Spiel abzusagen oder zu verschieben, ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu weit gegangen. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf den Fußball eingehen, die WM in ein paar Jahren in Katar, da kannst du auch nicht sagen, weil es ein bisschen heiß, lassen wir mal, heute spielen wir nicht oder so. Also. Ja. Ja, auch die, ich meine, das ist jetzt in diesem Jahr genauso. Das spielt ja eine richtige Rolle. Ich glaube, Brasilien, so ein großes Land, das hat ja auch mehrere klimatische Zonen. Ich meine, klar, wenn du da irgendwo an der Copacabana spielst und ein bisschen Wind hast und ein bisschen, weiß ich nicht, die Seeluft ist ja auch auf jeden Fall zum Atmen relativ angenehm, und dann bist du irgendwie in dieser, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt, irgendwie was mit M, Macau, ich weiß es nicht so 100 pro. Mhm. Ist ja dann mitten im Regenwald, wo du dann einfach wirklich eine Luftfeuchtigkeit ohne Ende hast. Du hast Hitzewellen wahrscheinlich und wirst die ganze Zeit trinken müssen. Ist meiner Meinung nach dann auch schon, in diesem Jahr wird man das, glaube ich, auch schon sehen. Und da können wir die nächste Überleitung schlagen. Vielleicht muss sich dann auch mal der eine oder andere auf dem Spielfeld behandeln lassen und den einen oder anderen Krampf auskurieren oder sich ein bisschen stretchen. Es ist unfassbar, was jetzt schon wieder im Internet abgegangen ist. Ich meine, wenn ich das Wort Krampf sage, wissen wahrscheinlich die meisten Leute schon, wovon ich rede. Es ist halt LeBron, der im Schlussviertel runtergetragen wird. Und jetzt werden auf einmal alle wieder Ärzte. Alle sagen, also es gibt jetzt so mehrere Kommentare auf unterschiedlichen Niveaus. Einen habe ich mal hier rausgesucht, den würde ich mal gerne vorlesen, von einem Herrn Jeff. Er ist und bleibt einfach eine Pussy. Jeder andere Spieler auf dem Court spielt unter den gleichen Bedingungen, aber LeBron da, wer auch immer LeBron da ist, kriegt Krämpfe. Oh, Sünde. Ja. Spox, ne? NBA.de, Spox, du kennst das, ist ja alles eine Suppe. Ja, den Vogel kenne ich nämlich. Achso, ja, das ist gut. Ist ein alter Bekannter, der gerne mal solche Kommentare loslässt. Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, was soll man dazu sagen? Ich meine, man weiß ja immer noch nicht irgendwie wirklich, woran es liegt. Lag es jetzt am Sauerstoff? Du hast den Sauerstoff in der Halle angesprochen. Ist man dehydriert? Trinkt man vielleicht das Falsche? Trinkt man nicht genug Sachen mit Elektrolyten und so weiter? Das ist eine Sache, die wir jetzt eigentlich gar nicht weiter vertiefen müssen, weil ich da ja selbst keine Ahnung von habe. Aber was man feststellen kann, ist, dass LeBron den Krampf sicherlich nicht vorgetäuscht hat und dass der Krampf da war. Und, er hat den nächsten Tag noch stark gehumpelt und konnte kaum wirklich auftreten mit dem Bein. Also, ich weiß nicht. Also ich meine, wer da was Falsches reininterpretiert, das ist einfach nur noch blinder Hass in meinen Augen dann. Ich meine auch Schadenfreude, ne? Weil die Heat ja dann auch das Spiel letztendlich verloren haben. Vielleicht auch gerade wegen dieser Situation. Aber jetzt... Ich meine, nee, erzähl du erst. Ja, ich versuche da wirklich jetzt Worte zu finden, ohne direkt beleidigen werden zu wollen. Weißt du, das ist bei der Sache echt schwer, weil ich hab zu dir auch gesagt, so ich kann mich eigentlich über die meisten Sachen, die ich da so im Internet lese, mittlerweile echt mehr lustig machen, als dass ich sie irgendwie ernst nehme. Bei der Sache war dann jetzt aber so viel, ich habe ja jetzt gesagt, medizinisches Halbwissen, blinder Hass. Und was mich am allermeisten aufregt, die Spurs gewinnen das erste verfuckte Spiel der NBA Finals und Tim Duncan legt eine Deadline auf, die vor ihm zwei andere Spieler gemacht haben. Unter anderem, ich glaube, Bill Russell und Will Chamberlain, da kannst du mich gerne korrigieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Bill Russell. Ich glaube, das waren die beiden, ja. Ja. Weißt du, die wahrscheinlich größten und besten Big Men ihrer Ära, ja, wo wir gedacht haben, die haben in ihrer Ära gegen 1,80 Spieler irgendwie im Post agiert, so das, was die für Zahlen aufgelegt haben, werden wir nie wieder sehen. Tim Duncan geht raus, legt ein Double-Double aus 20 und 10 auf, oder ich weiß gar nicht, ich glaube 21 10. und 10, okay, und macht einfach 90% seiner Würfe rein. Und das nicht gegen den schlechtesten Verteidiger, also. Ja, und Leute sind einfach so dumm und sagen, hahaha, LeBron, hahaha. Und überall, eben wird's von NBA Deutschland wieder gepostet. Ich meine, die schreiben dann wirklich so, ey, Spiel 1, was war da? Und sagen sie, ja, okay, ein Spurs-Sieg, eine ausgefallene Klimaanlage oder so und LeBrons Krämpfe. So, da denke ich mir so, ja, und? Das ist doch, was ist das jetzt für eine Debatte? Und diese ganzen Vergleiche. Ja, ich meine, ich habe nichts gegen NBA Deutschland. Weißt du, so vor 2 Jahren, da kam ja überhaupt nichts. Also auf NBA.de, da war einmal die Woche kam irgendwie was Neues hoch. Das war eine furchtbar geführte Seite. Ja, unter anderem auch Grund, warum es uns gibt. So, das war für mich ein Anlass, die Seite zu gründen. Seitdem Spox das übernommen hat, natürlich knallen die da jeden Tag irgendwas raus. Und die haben bestimmt auch so ihre Zielgruppe. Die werden sich wahrscheinlich auch die Kommentare durchlesen und wissen, was ankommt. Aber ich lese es jetzt vor, Hitzeschlacht in San Antonio, LeBron mit Krämpfen. Das ist die Headline. Und ich verstehe es einfach nicht. So, was soll das? Warum macht man dann ein Fass auf? Vor allen Dingen, warum erwähnt man Duncan einfach in überhaupt keiner Zeile so ungefähr? Normalerweise wird jede Statistik, die ein Spieler irgendwie gebrochen hat oder sonstiges, wird darauf wird eingegangen, da gibt es dann 5 Artikel, aber bei so einer Sache kommt dann gar nicht. Ja. Ich verstehe sowas nicht. Also. Und ich habe wirklich gedacht, das ist vielleicht bei uns in Deutschland einfach, weil viele Leute hier in Deutschland nicht so krass die Ahnung von Basketball haben und eher so mal Fan, mal nicht. Also so eher so diese, ja, diese generell Sportinteressierten, die auch mal auf NBA.de sich so durchklicken und wissen wollen, wer Meister sind oder wer Meister geworden ist. Aber in Amerika, wo es ja durchaus auch diese Art von Fans gibt, aber auch sehr viele Experten in Anführungsstrichen, da läuft es ja genauso. Das ist egal. Ich verstehe nicht, warum das einfach die größere Geschichte ist, als dass ein 38-Jähriger, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ein 38-Jähriger wirklich jetzt da einfach mal in den NBA-Finals auf der allerhöchsten Bühne so eine Leistung bringt und Leute feiern sich dafür, dass LeBron von 2 Leuten vom Platz getragen wird. Ich irre, echt. Das ist vor allen Dingen, wenn man immer vergisst, ich weiß, das, mir wird nachher wieder vorgeworfen, dass ich nicht objektiv genug gewesen bin, aber gut. LeBron hat, seitdem er in Miami ist, ich glaube, ungefähr maximal 10 Spiele verpasst. Regular Season und Postseason zusammen. Dann ist es doch klar, dass ein Spieler, der seit 10 Jahren jetzt fast 40 Minuten jede Woche ungefähr 3-4 Mal auf dem Platz steht, irgendwann auch mal, dass der Körper dann sagt, nee, geht nicht mehr. Und dann noch unter extremsten Bedingungen. Also ich verstehe das nicht. Bei aller Liebe, die Spurs sind eine überragende Truppe, aber in der Regular Season hat, glaube ich, kein Starter mehr als 30 Minuten im Schnitt auf dem Feld gestanden. Ich meine, natürlich ist es auch durchs Alter bedingt, dass sie nicht mehr unbedingt 38 Minuten, also Tim Duncan würde wahrscheinlich auf 38 Minuten gerechnet auch nicht unbedingt diese Zahlen auflegen, was natürlich völlig verständlich ist. Aber dass man dann so ein großes Fass über etwas aufmacht, was in Spiel 1 passiert ist, wo Leute dann verlangen, dass er 10 Minuten lang mit einem Krampf durchspielt und eventuell sogar noch eine größere Verletzung in Kauf nimmt. Ich verstehe sowas nicht. Aber guck mal, ich meine, Leute, die sowas schreiben, die kriegen höchstens Krämpfe in ihren Fingern, weil die einfach so die krassen Couch-Potatoes sind, zu einem scheiß Sportunterricht in der Schule wahrscheinlich gehen und vorher nie auch nur ansatzweise auf einigermaßen, ja, wie sagt man, Wettbewerbsniveau irgendeinen Sportart ausgeübt haben. Kannst mir sagen, was du willst. Ich hatte, als ich Fußball gespielt habe, so, ich hatte jetzt keinen Krampf, so, ich hatte auch im Oberschenkel dann so eine Schleimbeutelentzündung. Absolut fies, da machen die Nerven oder was auch immer da passiert, die machen auch dicht, so, das tut einfach bei jedem Schritt weh. Und ein Krampf ist, glaube ich, nochmal viel, viel stärker, weil der Muskel einfach zumacht. Der lässt sich einfach nicht, da kann man ja nichts mit machen. Du kannst ja nicht dagegen dann, ich weiß zwar nicht, was dann passieren könnte, ob ein Faserriss oder so kommen könnte, ich bin ja kein Mediziner. Aber ich weiß auf jeden Fall, du kannst doch nicht gegen einen Krampf irgendwie agieren. Und keiner redet auch darüber irgendwie, weiß ich jetzt nicht, Physios. Jedes Team hat einen Physio, der eigentlich mit den Spielern da insofern arbeiten soll, dass die das Spiel vernünftig durchspielen können. So, da muss geguckt werden. Wenn schon solche Temperaturen sind, dass man sich vielleicht in der Halbzeit nochmal stretcht, ich habe keine Ahnung, ob das was bringen würde, dass man vielleicht nicht immer nur diese Gatorade-Sachen oder was, die da im Spielfeld stehen haben, sich reinziehen, nur weil da halt Gatorade draufsteht und die einen Vertrag mit der NBA haben, sondern dass man irgendwie hinter den Kulissen nochmal so einen speziellen Cocktail irgendwie mit Elektrolytenzufuhr und so dann zu sich nimmt, um halt wieder sich zurückzuhydrieren, weißt du, so, also dass man einfach nicht, weiß ich nicht, irgendwie 3 Liter oder so ausschwitzt, aber nur irgendwie 1 Liter dann in den Pausen trinken kann. So, ich finde, das sind alles so Sachen, die man in diese ganze Sache anbringen könnte. Und Leute sagen einfach nur, Jordan hätte niemals aufgegeben oder sich bei so einem wichtigen Spiel auswechseln lassen. Skip Bayless gestern wieder, bestes Beispiel. So, ich hab ihn wieder zurückgetweetet, auch wenn er es nicht lesen wird, ist mir egal. Weißt du, das sind so Leute, die haben dann auch noch so diese mediale Präsenz und die erreichen eine Menge Leute und selbst die setzen irgendwelchen Leuten irgendwelche dummen Flausen ins Ohr. So, ich finde es echt. Ah. Vor allen Dingen Krampf ist immer ein Zeichen dafür, dass man bis an sein Limit gegangen ist. Ja. Den kriegst du nicht, weil du nur 5 Minuten gelaufen bist und dann mal einen Sprint angezogen hast. Den kriegst du, weil du dich 30, 35 Minuten lang ausgepowert hast. Eben. Und diese ganzen Sachen, warum kriegt LeBron Krampf und die anderen nicht? Ja, aber warum können die anderen Leute nicht so einen athletischen Basketball spielen wie LeBron, weißt du? So, das ist immer so lächerlich. Das ist genauso wie diese Situation ich weiß es gar nicht, gegen die Pacers war es dann, glaube ich, LeBron in die Ecke zu Bosch den Dreier, also gepasst hat, damit Bosch halt zum Sieg den Dreier wirft. Ich glaube, das war Spiel 5, ne? Da sagen dann Leute, das war ein scheiß Spiel. LeBron hätte es selbst machen müssen. So, geht der Ball rein, ist LeBron ein Held. Weil dann hat er uneigennützig gespielt. Er hat nicht nur, er ist nicht auf den Ausgleich gegangen, sondern hat für sein Team, also hat seinem Team geholfen zu gewinnen. Chris Bosh verwirft den Wurf, ist eigentlich offen, also er hat ja alle Möglichkeiten der Welt. Das war basketballerisch, war es ein absolut völlig gutes Spiel, was LeBron da gemacht hat, in meinen Augen. Und dann ist er für alle der Sündenbock. So, und dann wird gesagt, LeBrons Körper, warum ist er der Einzige, so der sich da vom Platz tragen muss? Aber das war ja auch das Spiel, wo LeBron solches Foul-Trouble hatte. Also, ja. Das kam ja auch dazu. Wie du es gerade sagst, wenn er auf dem Feld stand, hat er trotzdem, klar, er hat seinen Wurf nicht getroffen, aber den Blick für die Spieler hat er immer, für seine Mitspieler hat er immer gehabt. Ja. Also, nur weil er keine hohen Assist-Zahlen hat, heißt es ja nicht, dass die Pässe nicht gut waren. Eben. Du kannst nicht immer den Pass zum Körperfolg bringen. Na, es geht mir immer nur darum, dass man wirklich nicht immer nur schwarz und weiß sehen kann. Du kannst nicht sagen, LeBrons Körper ist schwach, weil er einen Krampf kriegt, weil dann argumentiere ich, was LeBron mit seinem Körper macht, wenn er mal keinen Krampf hat. Das kann kein anderer in der NBA. So. Vor allen Dingen, LeBron wollte auch zurück auf den Platz, nachdem er da 2 Minuten gesessen hat. Die letzten paar Minuten wollte er spielen. Und Spoelstra hat gesagt, du bleibst da jetzt sitzen. Ja. Und wenn man die Bilder gesehen hat, er war wirklich völlig fertig und wollte trotzdem zurück aufs Feld. Also da kann mir jeder erzählen, was er will, aber das hat nichts mit Pussy zu tun, das hat nichts mit irgendwie, anstatt King, Queen LeBron zu tun, oder irgendwelche anderen Wortspiele mit seinem Namen, wobei da wahrscheinlich die Leute nur neidisch sind, dass sie nicht so einen coolen Namen haben. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Er hat schon so oft so viel Herz bewiesen für den Sport, für sein Team, dass er sich das im ersten Spiel der Serie nicht riskieren muss und sich dafür verletzt. Ja. Auch wenn er das wollte. Er wollte der Mannschaft helfen. Vor allen Dingen war das kein Do-or-Die-Spiel. Das war kein Game 7, wo man ihn haben musste. Es war einfach nur ein Spiel 1. So, das ist, ich meine, ich habe zu dir gesagt, ich hoffe, dass die Heat knapp gewinnen. Ja. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, erstes Spiel in San Antonio, ich denke mal, das machen die Spurs. Als Fan ist meine Hoffnung natürlich da, aber wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, Spiel 1 in San Antonio, das lassen sie sich in 99% der Fälle nicht vom Brot nehmen. Ja, in der Regel nicht. Wie es dann ja auch gekommen ist. Ja. Spiel 2 ist für mich, gut, ich habe gesagt, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, holen sie ein Auswärtsspiel, machen die Heat das in 6. Mhm. Selbst Spiel 2 und eine Niederlage ist für mich noch gar nichts. Man hat nämlich jetzt Spiel 3 und 4 in Miami. Meinetwegen holt man dann den Sieg in San Antonio, dann erst, wenn ich in den ersten beiden Spielen, und macht das dann in 6 in Miami klar. So, also. Also, ist, ja. Weißt du, was mich nur jetzt gerade auch so stört? Ich meine, wir haben jetzt auch kurz über die Finals geredet, auch nochmal Timmy erwähnt und so. Aber selbst wir reagieren da jetzt auch so drauf, dass wir so unfassbar lange uns über diese Sache echauffieren. Nur halt in einem anderen, aus einem anderen Gesichtspunkt als die Leute, die es da bei den ganzen netten Communities machen. Von daher, weiß ich nicht. Ja, wir geben den Leuten gerade irgendwie Plattform, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja, deswegen. Aber das ist halt bei mir so ein Thema, ich versuche wirklich, wenn es um die Heat geht, objektiv zu sein wie möglich. Aber wenn es dann wieder in solche Richtungen geht, das sind auch Kommentare, da kann ich nicht drüber stehen, so wie ich letztes Mal gesagt habe. Ja. Dass ich über das meiste drüber stehe, aber das sind einfach Kommentare, wenn dein Körper nicht mehr will, dein Körper nicht mehr. Ja. Und ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht einfach akzeptieren. Trotzdem mal da 25 Punkte machen und trotzdem mal da 6 Rebounds geholt. Ja. Und wäre es ein Danny Green gewesen? Quote. Ja. Oder weiß ich nicht, ein Chris Anderson, ein Chris Bosh. Da würden wir heute überhaupt nicht hier sitzen und darüber reden. Von daher, das ist immer so dieses dieses doppelmoralische, ja, weiß ich nicht. Also, es ist, LeBron hat es, glaube ich, auch selbst gesagt, er ist auch so irgendwie das leichteste Ziel für solche Attacken so im ganzen US-Sport. Ich finde, die Aussage ist zwar auch mutig und vielleicht auch nicht richtig, aber ich meine, im Basketball ist es definitiv so, dass, weiß ich nicht. Nehmen wir jetzt mal so, ich will die beiden ja nicht miteinander vergleichen und immer wie so ein Kritiker von ihm ankommen, aber nehmen wir doch mal einen wie KD, der eine Menge Credit bei den Leuten hat und so und der auch eine unfassbare Saison gespielt hat, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn ihm das passiert, dann hat man wahrscheinlich zu 90% darunter stehen, ey, scheiße, gute Besserung, KD, hoffentlich kommst du im zweiten Spiel wieder zurück. Und so ist es dann halt 50-50, die einen sagen, ey, alles klar, ist scheiße, und die anderen sagen, gehen sogar so weit und sagen, ey, bitte LeBron verrecke, so, das ist dann... Ich darf mich nicht mehr zu KD äußern, ich komme immer zu negativ rüber, obwohl ich das gar nicht will. Ja, ich auch, ich habe auch immer so das Gefühl, aber so, ja, mich stört es halt einfach nur, also, ich finde KD richtig geil, so auf jeden Fall, der ist ja auch, die Nets träumen ja auch immer noch davon, ihn dann im Sommer 2016 irgendwie durch zwei Ecken über Jay-Z irgendwie zu holen, und, ich würde mich darüber natürlich auch total freuen, aber was mich immer so stört... In meinen Augen bei einem sympathischeren Team. Ja. Aber was mich halt so stört, ist halt, dass alle immer versuchen, KD irgendwie ja in so einen Über-Basketballer-Status zu heben oder über LeBron zu heben, weil das sehe ich einfach nicht. Und was ich auch interessant finde, ist jetzt, wo er seine erste MVP-Auszeichnung bekommen hat, gibt es auch die ersten Leute, die werden dann auch wieder laut und kommen aus ihren Haterlöchern rausgekrochen und meckern darüber rum. Also ich finde sowas immer ganz, ganz spontan, ganz interessant. Ich finde immer, wenn du an der Spitze angekommen bist, dann haben die Leute einfach weniger Liebe für dich übrig, als wenn du dich da irgendwie hochkämpfst. Das ist einfach so. Kann man mir auch sagen. Wenn sie dich hassen, hast du es alles richtig gemacht. Ja, ist auch im Grunde so. Nein, was ich, du sagst es ja gerade, man versucht KD auf eine Stufe mit LeBron zu heben. Ja. Das versuchen aber nur die Leute, oder das sind dann dieselben Leute, die behaupten, ich will jetzt keine Jordan-James-Diskussion lostreten, überhaupt nicht. Na, ich hoffe, du verstehst jetzt auch, was ich damit sagen will. Aber das sind auch die Leute, die behaupten, LeBron ist irgendwie 12 Klassen schlechter als Michael Jordan. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Nur um James nicht mehr mit Jordan vergleichen zu müssen, versuchen sie KD auf dieselbe ja, auf dasselbe Podest zu heben, um da dann die Vergleiche zu ziehen und LeBron, um meinetwegen schlechter aussehen zu lassen oder einfach nur von diesem, nicht mehr am Thron von Jordan wackeln lassen. Mhm. Ich meine, blöd gesagt, was machen die Leute, wenn LeBron auch 6 Ringe hat und sämtliche Rekorde von Jordan eingestellt hat? Ich will nicht behaupten, dass er dann der beste Spieler aller Zeiten ist, aber was wollen sie dann noch dagegen sagen? Ja. Wenn er genauso viele Ringe hat, wenn er meinetwegen die Rekorde unterbunden hat oder gebrochen hat, was will man dann noch sagen? Dafür bräuchte man dann halt noch einen Spieler, der dagegen angeht. Natürlich wird KD wahrscheinlich einige Rekorde, die LeBron gebrochen hat, auch wieder unterbieten. Er ist jünger und der bessere Scorer, das muss man ja gar nicht diskutieren. Dass er wahrscheinlich früher die 20.000 und 25.000 Punkte erreichen wird, da muss man jetzt nicht unbedingt ein Hellseher für sein, wenn er verletzungsfrei bleibt. Also ich hoffe, du weißt, was ich damit sagen möchte. Ja, klar. Ja, ich gehe jetzt aber auf jeden Fall nicht auf die Jordan-James-Debatte ein, also weil das ist mir einfach zu müßig. So. Das sollen dann so Leute wie Skip Bayless und NBA Deutschland in ihren Kommentaren irgendwie ausdiskutieren. So. Ich hab da eigentlich keinen Nerv drauf, weil ich finde, du kannst Jordan und Kobe vergleichen, aber du kannst nicht Jordan und James vergleichen. Und mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist... sonst nee, machen vergleichen wollte ich die beiden noch gar nicht. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ist klar. Gut. Ja, komm, wir machen dann mal, wir gehen dann mal weiter, thematisch zumindest, und widmen uns den All-NBA-Teams, die sind da bekannt gegeben worden. Und für alle, die es nicht wissen, im First Team Chris Paul, James Harden, Kevin Durant, LeBron James, Joakim Noah. Second Team, Stephen Curry, Tony Parker, Blake Griffin, Kevin Love, Dwight Howard. Third Team, Paul George, Aldridge, Goran Dragic, Damian Lillard, Al Jefferson. Wir haben auf jeden Fall an ein paar Sachen so ein bisschen zu rütteln, oder? Also ich glaube erstmal, ich muss schon wieder mit James Harden anfangen. Mhm. Da haben sich die Leute wohl gedacht, ins Defensivteam haben wir ihn nicht gekriegt, also bringen wir ihn ins All-Team. So ungefähr. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, natürlich hat er offensiv eine gute Leistung erbracht. Aber ich finde, in die Teams gehören immer die Spieler, die auch an beiden Enden des Feldes gute Leistung bringen. Und da sehe ich einen James Harden einfach nicht. Steph Curry hätte es meiner Meinung nach eher verdient gehabt. Ja, Steph Curry ist ja auch kein großer Verteidiger, aber ich finde ihn sowohl offensiv nicht vielseitiger als Harden, aber so halt schon wichtig für sein Team halt auf jeden Fall. Defensiv versucht das halt manchmal ist es halt auch ein Fehlversuch dann, aber mein Gott, das ist für mich. Aber er versucht es wenigstens. Ja. Ich meine, Harden hat ja nicht mal Ansätze. Ja. Der stellt sich dann, okay, er stellt sich vielleicht noch vor seinen Gegenspieler, aber das war's dann auch. Er lässt ihn ohne weiteres passen, werfen und alles, also. Ja, dann haben wir, also klar, ich meine, wir haben ja auch bei uns auf der Seite mal gefragt, haut mal einen Daumen hoch raus, wenn ihr denkt, halt, ne, James Harden für Curry, oder ne, Curry für James Harden, so rum. Ja, war 24 Leute haben es dann irgendwie gemacht. Also es ist verhältnismäßig eine große Menge und ich glaube, da kann man schon von der großen Mehrheit der Leute, die das gelesen haben, kann man schon ausgehen. Ja, aber wo würdest du jetzt noch Kritik äußern wollen? Ich meine, du warst ja nicht dabei, als wir unsere All-Teams besprochen haben. Sag da einfach jetzt mal so, wie dein All-NBA-Team aussehen würde. Im Grunde so wie das First-Team, das gewählt worden ist, nur Curry statt Harden, oder hast du sonst noch irgendwie am First-Team was zu mäkeln? Oh, das ist jetzt, ja. Ich bin mir auf der Center-Position, bin ich mir einfach nicht sicher. Mhm. Wenn ich die erste Hälfte der Saison nehme, ist es Hibbert. Wenn ich die zweite Hälfte der Saison eben, als Noah angefangen hat, auch in der Offense mehr Verantwortung zu übernehmen, ist es Noah. Mhm. Aber wenn ich die Saison gesamt sehe, würde ich tatsächlich Big L Jefferson nehmen. Ja, das war so meine Intention. Ich habe gedacht, das ist völlig unrealistisch, aber ich habe mir da jetzt nochmal Gedanken zugemacht. Ich meine, Joakim Noah ist ein überragender Verteidiger und in der Offensive ist er halt. Ja, er versucht im Grunde alles, so, ne? Und er hat ja auch erst, glaube ich, auch so der Grund, warum die Bulls letztendlich den guten Rekord gehabt haben, den sie hatten. Auf jeden Fall. Al Jefferson ist jedoch jemand, der offensiv überragend war. So, also ich meine, braucht mir jetzt keine ankommen mit, ja, aber der hat ja nur irgendwie, weiß ich nicht, sein Postgame ist irgendwie langweilig und die Pace geht dadurch runter und die Quoten sind jetzt auch nicht so super. Hört einfach auf, so, der hat ein Team, das vor 2 Jahren noch die Lachnummer der Liga war, hat er im Grunde mit ein bisschen Hilfe von Kemba Walker in die Playoffs geholt. War Teil und wichtiger Teil der 7. besten Verteidigung der Liga. So, und dann bin ich einfach der Meinung, wenn man dieses Verhältnis von offensiver Potenz und Defensivleistung gegenüberstellt mit dem von Noah, da hat man meiner Meinung nach in gewisser Weise ein ausgeglichenes Verhältnis, so, also wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ja, auf jeden Fall. Auch die, ich finde, klar, Noah ist sehr, sehr wichtig für die Bulls. Das will ich gar nicht anders sagen. Aber man muss alleine mal die Serie der Bobcats gegen die Heat sehen. Ich glaube, Jefferson hat gefühlt 90% seiner Würfe gemacht. Verletzt sich dann und das Team war komplett anders. Ja. Komplett. In der Defensive völlig überfordert und in der Offensive überhastete Würfe und. Ja, vielleicht ist das Postgame von ihm langweilig, aber es ist effektiv und hilft der Mannschaft. Ja. Ich finde, das müssen einfach. Aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich dasselbe wie unsere Diskussion letzte Woche mit dem Spotlight, was einfach auf die Teams kommt. Die Bulls sind eine schillernde Franchise durch Michael Jordan geworden. Sind wahrscheinlich auch außerhalb der NBA eines der beliebtesten Teams. Und die Marke Bulls auf jeden Fall. Chicago Bulls. Mhm. Und Big L spielt dann halt nur, ich sag jetzt mal, bei den kleinen Bobcats. Also. Ja. das könnte wahrscheinlich auch wieder eine kleine Rolle spielen. Man schaut als neutraler Zuschauer, schaut man sich ja eher die Spiele der Bulls an als die der Bobcats. Ja, ist definitiv so. Ich meine, ich bin ja schon der Meinung, dass Noah absolut verdient im Defensive First Team ist. Das sowieso. Und was mich einfach wundert, ich meine, Chris Paul kann es wirklich an beiden enden. Ne? Also der ist für mich unantastbar, auch der beste Point Guard der Liga. Sowohl defensiv als auch offensiv ist das ein absoluter, ja, kann ein Difference Maker sein für sein Team. So braucht man meiner Meinung nach einfach nicht drüber reden. Bei Kevin Durant ist es auch so, der hat auch in dieser Saison ziemlich gut in der Defensive agiert, hat auch diese ganzen erweiterten Statistiken, die sehen bei ihm echt richtig, richtig gut aus. Also ich meine, klar ist er nicht der beste Verteidiger der Liga und schon also auch nicht der beste Flügelverteidiger der Liga oder gehört zu den Top 3 oder so, aber er hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. James genau das Gleiche. So, Joakim Noah, da fehlt es mir einfach. So, wenn man ihn in ein Defensive First Team packt, weiß ich nicht, wie die Maßstäbe dann sind, um letztendlich fürs All-NBA-Team. Wenn wirklich vorne und hinten zählt, dann hat ein James Harden da nicht verloren. Und wenn vorne und hinten zählt, dann ist vielleicht sogar eher ein Dwight Howard mit seinem Two-Way-Game besser fürs First Team geeignet als Noah. Wie gesagt, ich will da kein Fass aufmachen, bin da gar nicht so krass mit unzufrieden, aber ich versuche es halt einfach nachzuvollziehen, wie die Stimmen vergeben werden, weißt du? Ja. Weil wirklich, wenn du Two-Way-Player drin haben willst, dann kann ich es ein Stück weit verstehen, aber dann hat ein James Harden da halt nichts verloren. Wenn du sagst, okay, Defensive Teams sind für die unfassbar guten Verteidiger, wenn die aber ein limitiertes Offensivspiel haben, dann gehört meiner Meinung nach eher ein Al Jefferson oder eher ein Dwight Howard ins First Team als Noah, aber ich habe da jetzt halt nicht so ein krass großes Problem mit. Womit? Nee, also ich denke mal, auch im Großen und Ganzen sind wir ja eigentlich auch recht zufrieden damit. Ja. Womit ich Probleme habe. Über Position lässt sich ja immer streiten. Eben, das sowieso. Womit ich aber ein Problem habe, ist die Kombination aus Kevin Love im Second Team und Paul George im Third Team. Und dann wiederum Carmelo in gar keinem Team. Da fehlt es mir auch so ein bisschen. Also, ich meine, klar, Love hat im Westen gespielt, das muss man ihm irgendwie anrechnen. Im Osten hätte er mit seiner Truppe die Playoffs erreicht und dann sagt keiner erst bei einem Verliererteam in Anführungsstrichen. Hat unfassbar, also das haben wir ja mal so gesagt, für die Fantasy-Basketball-Spieler unfassbare Zahlen aufgelegt. Double-Doubles ohne Ende. Ja, aber Paul George wiederum, wo es unter der Saison mal geheißen hat, dass er der beste Two-Way-Player im Game ist, einfach ein Lockdown-Verteidiger und in der Offensive ziemlich verbessert, der sein Team in die Conference-Finals führt, der auch, muss man jetzt auch sagen, als Hibbert gestruggelt hat und Stevenson und so, war es als erstes Paul George, der so ein bisschen aus diesem Loch rausgekommen ist. Ja, aber was würdest du sagen? Ich meine, Melo ist jetzt nochmal ein komplett anderes Fass, das wir jetzt nicht unbedingt aufmachen müssen, aber würdest du mir da zustimmen, dass ich eher sage, also dass man eher sagen sollte, George ins Second und Love, wenn überhaupt, ins Dritte? Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Melo, der hat bei mir sowieso immer eine Daseinsberechtigung. Hm. Aber jetzt auf die beiden bezogen, würde ich auch eher George im Zweiten sehen und aus den genannten Gründen auch Lauf eher im dritten Team. Ja, zu Melo bleibt einfach nur zu sagen, ich meine, ich hatte ihn auch nicht, oder ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gewählt, einfach weil diese ganze, ja, dieses ganze Ding mit den Knicks so in diesem Jahr war schon sehr, sehr krass und hat mich auch ein Stück weit wahrscheinlich negativ dann beeinflusst, aber ich kenne seine Stats jetzt gar nicht. Ich glaube, er hat irgendwie sowas wie 27 Punkte und 8 Rebounds oder so pro Spiel. Auch ein paar Assists. Da denke ich mir so, ey, das ist eigentlich so vom All-Around-Game, jetzt nicht nur Melo als Scorer, sondern wirklich auch defensiv teilweise, so schon eine seiner besten, wenn nicht sogar die beste Individualsaison, die er je gespielt hat. Und ja, wenn man nur Scorer ist und vielleicht sogar Scoring-Champion wird, dann hat man anscheinend bessere Karten in ein hohes Team reinzukommen, als wenn man dann versucht, sich komplett in den Dienste der Mannschaft zu stellen, Auch wenn es letztendlich nichts gebracht hat. Aber ja, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Es ist wieder so ein bisschen heuchlerisch, dass man sowas nicht anerkennt. Aber das war auch mein erster Gedanke bei Noah, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Er ist nun mal Defensive Player of the Year geworden. Und den dann nicht ins erste Team zu stellen, das wäre dann auch schon wieder... Ja, da müsstest du auch ordentlich Gründe aufzählen, um das irgendwie zu erklären. Ja, aber deswegen denke ich auch, dass dann halt Leute wie Howard, Jefferson oder meinetwegen Gut Hibbert ist jetzt mal aus vorgelassen, halt, dass solche Leute dann eher weniger Chancen haben als Noah in dem Fall. Ja. Wobei es ja auch teilweise immer so lustige Kombinationen gibt, dass ich glaube, bei Tyson Chandler war es zuletzt so, dass der Defensive Player of the Year nicht mal ins All-NBA Defensive First Team gewählt wird. Das sind ja auch so Windungen, die ich nicht so ganz verstehen kann bei den Wahlgerichten. Ich verstehe nicht mal, wie er Defensive Player of the Year geworden ist, aber das ist was anderes. Sicherlich nicht komplett unverdient, aber wir haben das ja letzte Woche schon angesprochen, dass wir da auch durchaus vielleicht mal einen Forward aus Miami mit dem Award bestückt hätten. Aber gut, das ist jetzt wieder eine andere Sache. Aber wo wir jetzt bei beim Forward aus Miami sind, bei LeBron James, er hat, korrigier mich, ich glaube, KD hat von allen 135 Wahlberechtigten die Stimme ins First Team bekommen und ich glaube, LeBron nur 134? 125 auf 124. Oder so, okay, auch gut. Ich glaube, das sind nur 125 insgesamt. Ja, genau, KD hat alle Stimmen gekriegt und LeBron hat nur 124 in Anführungsstrichen bekommen. Was war denn da los? Also, ich stelle mir gerade vor, ich müsste mein Ding ausfüllen. Darf Skip auch wählen? Ich glaube nicht. Nee, oder? Er darf nicht. Es war auch, glaube ich, eine Frau, die das gewählt hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber gut, das hat jetzt nichts mit Frau oder Mann zu tun, so verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, es war nicht Skip Bayless so. Das wollte ich damit sagen. Ja, aber ich stelle mir das gerade vor, du sitzt vor deinem Ding, wo du da ausfüllen sollst und du denkst dir so, okay, ich brauche zwei Forwards. Okay, die auf jeden Fall. Oh, wen haben wir denn da noch? Und wen zum Teufel möchte man denn dann über LeBron picken? Ich habe mir das Ding von dieser Frau, also das ausgefüllte Bracket da nicht angeguckt, aber wie kommt man auf so einen Gedanken? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich verstehe das auch nicht so richtig. Also, also spielerisch und an den Leistungen daran kann es nicht gelegen haben. Dumm gesagt. Ja. Glaube ich. Verlieren die da irgendwie mal Wetten untereinander so, dass auch ein James Harden irgendwie, Defensive Player of the Year oder NBA Defensive Teams? Ich weiß ja nicht. Sagen die untereinander oder sagen die, oh ey, bringst du eh nicht. Die Sachen werden veröffentlicht und jeder wird über dich lachen. Und der sagt dann, ey, doch, bringe ich auf jeden Fall. Dann, manchmal muss man sich, glaube ich, irgendwie solche Szenarien ausdenken, um irgendwie dahinter zu kommen, wie man auf solche Entscheidungen... Ich habe es auch ganz ehrlich nicht verstanden, warum das in Einführungsstrichen für die nur 124 sind. Aber mein Gott, solange er dabei ist, ist es ja okay. Ja, es ist ja auch mehr so, eher ziemlich lustig gewesen, was da, dass das rausgekommen ist und das fand ich eher lustig und habe mir da halt spontan einfach nur Gedanken drüber gemacht. Ich fand es jetzt auch nicht, ist kein Weltuntergang. Ich glaube, da haben wir genauso schlimme andere Voting Results bei den diesjährigen und auch bei den vorherigen Awards gesehen. Auf jeden Fall. Wobei ich da jetzt wieder aufs Box eingehen muss, ne? Ich glaube, wenn die das irgendwann mal mitkriegen, die sperren mich auf ihrer Seite. Aber ich weiß nicht, deren Überschrift war irgendwie Kevin Durant setzt sich deutlich vor LeBron James ab oder so. Oh yeah. Seit wann ist eine Stimme deutlich? Okay, das ist hart, das habe ich nicht mitgekriegt. Wenn man das auf den Rest der Liga bezieht mal und LeBron ausgelassen, ne? Ist das ja völlig richtig. Aber eine Stimme und dann deutlich? Ich verstehe da irgendwie den Sinn nicht. Das ist wie mit der Spurs Heat-Serie letzte Woche. Mhm. Ja, klar. Dürfen da Praktikanten ran und die Überschriften sich ausdenken oder ich weiß das nicht. Ich sage es mal ganz ehrlich und das sage ich jetzt auch ohne irgendwie arrogant wirken zu wollen oder irgendwie mich als was Besseres darstellen zu wollen, aber es gab auch schon mal irgendwie bei Spox können ja auch Leute oder die Redaktion, die können wählen, haben auch glaube ich ihre All-NBA Teams irgendwie gewählt. Da gibt es ja auch Leute, die dann sagen, ey, krass, DeMarcus Cousins, der war so gut, der gehört für mich ins All-NBA First Team. Also, so sorry, so wenn ich sowas lese, dann denke ich einfach... Andre Drummond. Auch, ey, Andre Drummond hat für irgendwelche irgendein Team Stimmen bekommen. So, da denke ich mir so, was? Also ohne respektlos sein zu wollen, weißt du, aber... Nee, ich weiß, was du meinst. Ich meine, Drummond zum Beispiel, der ist ein bisschen über 20. Wahrscheinlich einer der talentiertesten Rebounder der Liga. Mhm. Aber da fehlt erstens offensiv noch ein bisschen was und auch defensiv ist er noch lange auf keinem Top-Niveau. So. DeMarcus Cousins, klar, talentiert bis zum geht nicht mehr. Aber aus seinen Möglichkeiten hat er irgendwie das Wenigste diese Saison gemacht. Auch wenn er gut abgeliefert hat, statistisch gesehen. Ja, ja, das ist halt immer das Problem, ne? Also einige finden sich halt schon sehr in dieser Statistiklüge wieder. Und von daher finde ich es dann auch ein Stück weit gut, dass es ein Joakim Noah ins First Team geschafft hat, weil er halt nicht unbedingt so die überkrassen Zahlen, gerade jetzt nicht, was seine offensive Produktion anging, abgeliefert hat. Das fand ich dann cool. Aber jetzt sag mal spontan einfach nur, wir haben über Carmelo noch geredet. Wer ist denn für dich der Spieler, den du am meisten bei den drei Teams vermisst? So ganz spontan irgendwie einer. Spontan, du bist ja gut. Ja. Spontan. Das wird gerade nicht so spontan. Ja, eigentlich viel. Klar. Mello, aber sonst. Nö. Okay. Sind schon wirklich die Top 15 für mich. Bei Mello ausgelassen dabei, muss ich sagen. Ja, also ich hatte jetzt noch so überlegt, oder ich glaube hier mein, also dein Vorgänger hier im Podcast, der hat ja auch mal gesagt, vielleicht Dirk ins dritte Team. Hätte ich auch, glaube ich, cool gefunden, so anstatt Aldridge, aber so nach der Finalserie da gegen Houston ist natürlich Aldridge auch zu einem nationalen Phänomen für ein paar Tage geworden. Von daher, ich gehe damit auf jeden Fall konform. Ich hätte dann vielleicht, mich überrascht es ganz ehrlich, dass Dragic es geschafft hat, auch wenn ich ihn ja selbst gewählt hätte. Ich finde es gut, dass er ich gönne ihm das, sonst hat er einfach verdient. Ja. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob ein Russell Westbrook, ob ein John Wall, also Kyle Lowry, irgendwie so Leute, generell ein Raptor vielleicht, wäre auf jeden Fall interessant geworden, aber... Ich glaube, bei Westbrook ist das Problem, dass er einfach halbe Saison wieder verletzt wird. Ja, klar. Ich glaube, sonst jetzt alleine die Playoff-Performance, auch wenn die manchmal den Hals hätten umdrehen können für manche Entscheidungen, die er dann getroffen hat, im Großen und Ganzen hat er überragende Playoffs gespielt, also... Hätte er sich eine Daseinsberechtigung, hätte er trotz Verletzung, aber dass er nicht dabei ist, verstehe ich dann. Ja, ich auch. Ich verstehe das generell, wie gesagt, ich wollte jetzt einfach nur mal so ein paar Namen in den Raum werfen, die vielleicht. Joe Jesus. Ja, schon. Ja, Joe Johnson, ich finde das ja auch immer so krass, wenn du sagst, du willst positionsgetreu wählen. Also jetzt nicht irgendwie. Backcourt und Frontcourt oder noch ein Center dazu oder irgendwie Guard, Forward und Center, dann finde ich nämlich, dass James Harden da irgendwie so seine Daseinsberechtigung hat, sogar im First Team, weil auf der Shooting Guard Position ist ja dann nicht mehr allzu viel. Also du hast Dwayne Wade. Ja, natürlich. Dwayne Wade, klar, gerade mit seinen Quoten, die er da aufgelegt hat, aber... Nee, der hat auch zu wenig gespielt dafür in der Saison. Und dann, also wie gesagt, wenn dann positionsgetreu wirklich gewählt werden müsste, dann hätte ich da auch wahrscheinlich so mal den einen oder anderen Gedanken an Joe Johnson verloren. Aber keiner von... Ja, für mich hat er eine starke Regular Season gespielt und in den Playoffs war er der Spieler bei den Nets, also der vorangegangen ist, der Quoten aufgelegt hat, die wirklich gut waren. Ja. Ich sag mal so, wenn er so weiterspielt, dann wird er nicht der überbezahlte Joe Johnson sein. Also ich meine, klar, rechtfertigt er seinen Vertrag dann immer noch nicht, aber ich glaube, dann bezahlt man so einem Spieler auf jeden Fall gerne so die, weiß ich nicht, 24, 25 Millionen. Ich glaube, das ist leider das allgemeine Problem, was die Nets mit den Verträgen haben. Ja, ja. Aber bitte jetzt nicht davon anfangen, sonst rede ich mich wieder völlig in Rage. Ich wollte das auch gar nicht. Das hat ja nichts mit den Spielern zu tun. Die Verträge unterschreiben sie ja, blöd gesagt. Ja, ja. Ja, das war jetzt auch nicht böse gemeint, das ist einfach nur, ich lese da ja immer ziemlich viel auch von Leuten da direkt aus Brooklyn, die angeblich nahe beim Team dran sind und Aber wenn ich dann schon wieder höre, dass wie viel Paul Pierce angeblich, wie viel sie dem bieten wollen und so, weiß ich nicht. KG kriegt nächste Saison 12 Millionen. Von Deron Williams will ich gar nicht anfangen. Ja, ich warte jetzt einfach gespannt darauf, was dabei rauskommt. Naja, die Will ist irgendwie so die ärmste Sau mit in der Liga. Ja. Ich meine, Anlagen, früher, ich fand ihn früher einen der besten Point Guards der Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So, dann seine ständigen Verletzungen, dann konnte er bei den Nets nicht das, gut, dem Maximumvertrag, den wird er wahrscheinlich nie im Leben irgendwie rechtfertigen können. Aber da wird mir dann halt auch zum Teil zu sehr draufgehauen, weil, dass er an den Knöcheln jetzt wieder operiert werden muss, da kann er doch nichts für. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, den Nets kann man auch keinen großen Vorwurf machen, weil in Dallas hätte er genau den gleichen, also hätte er auch einen Max-Vertrag bekommen, das ist ja. Ja. Ja. Es ist einfach völlig überteuert, ist relativ, aber man hat einfach ja zu viel in der Vergangenheit, glaube ich, gestochert, als man den Vertrag aufgesetzt hat. Ja, das kann gut sein. Wenn du weißt, was ich meine, jetzt ohne irgendwie respektlos zu sein oder so. Ja, der Deron Williams in Utah war ohne Scheiß auf einem Level mit Chris Paul in meinen Augen. So, da war einfach nur die Frage, möchtest du jetzt wirklich so diesen klassischen kleinen Floor General haben, der wirklich das komplette Spiel in seiner Hand hat, so als Chris Paul, oder möchtest du eventuell mal auch so einen etwas größeren, kräftigeren Point Guard haben, der vielleicht auch ein bisschen mehr oder besseren Zug zum Korb hat oder ein besseres Spiel in der Zone? Ja, also ich meine, das war im Grunde eine Geschmackssache, wen man da vorne gesehen hat. Und ich habe immer die Will nicht wirklich vorne gesehen, aber so für mich war ohne Frage zumindest der zweitbeste Point Guard der Liga. Und das ist natürlich schade, wie sich das entwickelt hat, aber gut. Haben wir noch eine Frage? Ja, wir hatten noch was. Moment. Ach ja, genau, da ging es darum, dass wir noch in den anderen Sportarten, also NFL, MLB, NHL, was wir da noch so für Lieblingsteams haben, für welche Teams wir Sympathien hegen und ja. Okay. Da war doch auch irgendwo was mit dem Stanley Cup, ne, aktuell, glaube ich. Genau, ja. wer ihn holt, was wir meinen. Ach so. Ja gut, also Basketballfans können dann jetzt abschalten, würde ich sagen. Ja, ich versuche es aber auch schnell zu machen dann. Ja. NHL, Carolina Hurricanes, und ich habe immer so meistens bei den Sportarten so Ost- und West-Lieblingsteams, also Carolina Hurricanes und Vancouver Canucks. Wie ist bei dir in der NHL? Da ich eher selten dazu komme zu schauen, aber schon den Sport gerne mag, also Sympathien für die Rangers. Durch einen Bekannten, der mit Herz dabei ist und mich irgendwie so ein bisschen angesteckt hat. Ja, und eigentlich sind so die Rangers dann, würde ich sagen, mein Team in der NHL. Okay. Ja, MLB habe ich nur eins, weil Baseball hat jetzt nicht so einen großen Stellenwert bei mir. Das sind halt die New York Mets. Ansonsten ist da nichts. Habe ich da keine Bindung zu irgendeinem anderen Team. Bei dir? Nee, also MLB geht irgendwie völlig an mir vorbei. Also mich interessiert, wer der Meister wird und überhaupt, aber ist nicht meins, muss ich sagen. Ja, und NFL? Ja, jetzt kommt das wieder, die 49ers. San Francisco 49ers, das sind meine Jungs. Okay. Ja, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, bei mir sind es halt die Jets. Und klar, es hat wie in der NBA genauso, weil NFL verfolge ich ziemlich intensiv, dass ich da noch so ein paar Teams habe, zu denen ich positiv gegenüberstehe. Aber sind halt so, die Jets sind dann mein Team, in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen möchte. Gut, ja, Stanley Cup. Ich hab mich auf Twitter mal geäußert und habe gesagt, Rangers sind 6, dann verlieren sie das erste Spiel, glaube ich, in Overtime. Ja, was meinst du? Ja, solange es kein siebtes Spiel geht, auf jeden Fall setzen sich die Rangers durch. Ja, das ist irre, ey. Spiel 7 ist ja für die Kings irgendwie so zweites Wohnzimmer diese Saison. Unfassbar. Allein schon, ich hab den ja in der ersten Runde nichts zugetraut. Ich glaube, da haben sie gegen San Jose gespielt. In der zweiten Runde nichts zugetraut. Da haben sie gegen die Anaheim Ducks gespielt. Mhm. Und dann, ich glaube, in der ersten Runde wirklich noch einen 3-0 Vorsprung auf 4-3 aufgeholt. Das war krass. Richtig krass, aber ja, ich glaube trotzdem irgendwie, dass die Rangers es irgendwie wuppen können. Ich habe da irgendwie in Henrik Lundqvist schon irgendwie Vertrauen, dass er dann der Goalie ist, der vielleicht sein Team zum Finalsieg dann verhelfen kann. Verdient wäre es auf jeden Fall mal wieder nachher. Ja, schon. Also ich habe Mitte der Saison haben sie ja irgendwie Picks getradet gedraftet. Ich glaube nach Tampa Bay für einen Ende 30-jährigen Martin Saint-Louis. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt fange ich schon so an wie die Knicks. Ne? Hauptsache jetzt auf Pump leben, ne? Und dann in 2 Jahren wieder keine Picks haben. Aber gut, bisher scheint sich das ja auszuzahlen. Von daher, ich würde das gerade den Leuten in New York, ich weiß nicht, ob du das Bild vom Public Viewing gesehen hast, das jetzt so... Ja, das kursiert ja auf Twitter irgendwie. Ja, ist krass, also hätte ich gar nicht so gedacht. Ich meine, LA ist nicht wirklich Hockey-Town und ich glaube, wenn jetzt so Chicago gegen New York, wenn das wirklich so ein Finale geworden wäre, dann hätte sich die NHL bzw. der Sender NBC über enorm gute Quoten freuen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde es den Rangers gönnen. Wenn wir jetzt bei Verdienen sind, also die Kings, also wer so oft in Spiel 7 irgendwie sich durchsetzt, ja, hat entweder viel Glück oder einfach viel Kampfgeist. Also wenn du sagst, die erste Runde 3-0 hinten, dass die Serie dann noch mit 4-0 gedreht, also ja. Das verdient auch groß. Also ich sag mal so, ich würde es mir wünschen, dass die Rangers das machen, aber verdient hätten es am Ende beide. Ja. Ihr habt da ja kein Herz an einen der beiden. So, ich meine, ein bisschen die Vancouver Canucks und die Kings, die sind ein bisschen in der Saison aneinander geraten, aber das ist für mich auch so. Es ist generell ist so NFL und NBA hat sowieso Priorität, dann NFL, dann NHL, dann MLB. Von daher, ja, hätten wir das auch geklärt. Hoffentlich haben wir uns da jetzt nicht allzu viele Sympathien eingebüßt bei dem Fragensteller. Aber das passt schon. Ja, gut. Höchstens, wenn es um die Heat ging. Ja. Da muss ich jetzt auch noch mal was zu sagen, das fand ich sehr, sehr amüsant. Wir haben ja auf unserem Blog diesen Bewertungsbalken, so irgendwie, ob es gut, ob es interessant, ob es langweilig oder schwach war. Und ohne Scheiß, der Podcast ging, glaube ich, 1 Stunde und 30 Minuten, der letzte, den wir aufgenommen haben. Und ja, ich habe ihn hochgeladen und dann habe ich natürlich mal so nach einer Viertelstunde geguckt, wie viele Klicks und so. Und da war schon der Erste, der gesagt hat, ist schwach. Dann habe ich gedacht, okay, du hast wahrscheinlich gehört, unsere Finals Preview. Hast gemerkt, okay, da sitzt ein Heat-Fan und irgendwie einer, der heimlich den Heat bzw. LeBron so ein Stück weit die Daumen drückt und hast gedacht, ah, fuck, nee, will ich nicht. Also ich beobachte sowas so. Ich finde das immer lustig, wie solche Zusammenhänge dann auftauchen. Das ist sehr amüsant, aber mir tut es leid, wenn du es langweilig fandest. Das war nicht. Ich versuche auch so objektiv wie möglich zu sein. Ja. Klar, mir spricht auch manchmal einfach der Fan, weil ich Fan bin. Ich bin kein Journalist in dem Sinne. Ich bin halt in erster Linie Fan. Ja. So, und ich versuche es wirklich so objektiv wie möglich, aber wenn es dann, wie gesagt, so eine Sache mit LeBron wieder, dann kommt halt der Fan in mir durch. Und ich glaube, das verstehen auch einige Leute, wenn sie sich über ihr Team unterhalten, wenn dann auch so eine dumme Kommentare von ihm gegenüberkommen. So. Ja. Aber ich sag mal auch, wenn du ein objektiver Journalist bist, dann hast du eigentlich die gleiche Meinung wie wir. So, weil das ist sinnloses Gehate und ich glaube, da kann man nichts schönreden, oder? Nee. Also es ist, da kann man eigentlich nur objektiv sein oder sich objektiv anhören. Gut, in diesem Sinne, wie gesagt, draußen sind 30 Grad. Ich glaube, das sollten wir noch ein bisschen ausnutzen, solange wir können. Dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und dann hören wir uns sicherlich im Laufe der nächsten Woche nochmal wieder. Auf jeden Fall. Ja, mach's gut, ne? Alles klar, hau rein. Ciao. Ciao.